Okay. Artisans Licht. Diese Tracks zeichnen Menschen wie Sträflingskleidung oder frisch gestrichene Gelände, unterlassene Straftat. Lebensleistung, nicht noch ein Storyteller. Gouda vom Holländer, früher sagte mein Chef ständig, er wäre nicht Rockefeller, heute sagen die Chefs, sie wären nicht Kollege. Deine Frau schiebt einen Horrortrip auf Ketamin, sie spielt immer die Hexe wie Eva Green. Ich kenn sie vom Dealen, ich kenn sie vom Spielen, ich kenn sie von so vielen Horror-Szenarien. Endorphin, Chemnitz, Vitamins und Aquarien, Vegan oder Barbarian. In 64, sie kommt zu 6 in die Kate's Fan Place und backen Pancakes und verduften sich nach dem Endgame wie Chemtrace. Mensch, ey, es ist Wednesday. Sie kommt danach mit Lippenstift und Glitzer-Bikini zur Stippvisite und sie lässt die Tücher fallen, als führte sie die Hand zu diesen Ritterspielen. Ja, es stimmt, sie wird bekniet wie die Krippenspiele, doch wie Beavis schon sagte, alles was hinten abzieht, yeah. Ich zertrete drei Schnecken, echt unabsichtlich, unter Wachschutz fährt vor mit Blick und lauter Musik auf dem Dismiss, Diss auf das Dismiss geschickt, die Retour lässt sich kutschen. Ich betreibe Lobbyarbeit mit meinen Ressourcen, diese Farmer schicken trockenen Wein, Rocken und Fleisch vereinzelt, auch schreiben ihre Kevins und Bobbys an bei mir ein Goldswagen, Volkswagen reicht, ich bleib, ich will kein Volkswagen, Goldbarren, mein Stolz und eure Gesundheit, aber im Konsum mit vollen Gatten Goldadern ist kostbarer als momentane Wachstumsphase, yo. Diese Pappen und Nasen. Diese Pappen und Nasen hier draußen, ey. Mein Rap passt sich nicht an, doch ist trotzdem Camouflage. Diese Pappen und Nasen, für diese Pappen und Nasen, für diese Pappen, Pappen, Pappen, Pappen, Pappen und Nasen. Und sie wollen Ergebnisse des jahrelangen Zockens. Sie wollen TTIP und male meine Konten. Sie wollen meine Gene, meine ausgekochten Knochen. Jede kleine Skizze in meinem Blog. Und ich stell dem System weder mich noch dem Beavis mehr zur Verfügung, sondern lebe ab jetzt nur noch zu der Vergnügung. Sie kommen aus der Zukunft, wie Zuhörer, während du im Jetzt diesen Track verkörperst. Und sie kommen aus der Zukunft, während du zuhörst. Sie kommen zu mir und sagen, ich zerstöre diese Tracks, diese Welt wird schlechte Schläche, ja. Ach und echt, die kommen aus der Zukunft, landen vor meiner flüchtigen Unterkunft. Hier flüchtet niemand vor Krieg, hier flüchtet vor dem Skunk, vor dem Beef und gesunder Medizin. Sie flüchten vor Wunden, die Erinnerungen liefern und verschlafenden Hunden und bieten von der Pharmaindustrie. Sie flüchten vor ihrem Ex-Freund, vor der Monotomie. Sie flüchten aus der Zukunft und bleiben eine Weile. Sie kommen vorbei zum Feiern zu zeichnen. Hier ist die Zufluchtsschelter, die Wort der Daumen für die Tramper, der Freiraum für die zukünftigen Dichter, für diese Denker, für die Schwester und Mister und die mittelständischen sind Angels. Push the button.